Kundgabe 1566. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1940. Inanspruchnahme und Erflehen der göttlichen Gnade. Fordert die göttliche Gnade an und rufet den Segen Gottes auf euch herab. Und euer ganzer Lebenslauf wird dem Willen Gottes entsprechen. Ihr werdet alles ausführen können, was ihr wollt. Denn ihr tut dann alles mit göttlicher Unterstützung. Und so ihr nun euch hingebend dem Vater im Himmel anvertraut, führt er euch an seiner Hand. Und ihr dürfet unbesorgt sein, dass ihr sicher euer Ziel erreichet. Es ist die göttliche Gnade der Ausfluss seiner Liebe. Er weiß um eure Not und Schwäche des Willens. Er weiß um eure Aufgabe, und so ihr nun willens seid, eure Aufgabe zu erfüllen, lässt er euch nicht allein ringen, sondern er hilft euch, indem er euren Willen stärkt und euch Kraft zugehen lässt. Und darum sollt ihr nie versäumen, die göttliche Gnade zu erflehen. Denn Gott will gerufen sein, zu einem jeden beginnen. Doch ohne Inanspruchnahme der göttlichen Gnade kann euer Weg nicht nach oben führen. Denn was ihr auch tut, es wird dann alles nur dem irdischen Verlangen entsprechen, aber keinerlei geistigen Erfolg eintragen. Euer Erdenleben aber ist euch nur gegeben, dass ihr den Anschluss suchet an Gott. Bittet ihr um seine Gnade, so übergebt ihr euch vertrauensvoll ihm selbst, und ihr sucht also die Verbindung mit ihm. Und dann muss euer Weg unweigerlich zur Höhe führen. Dann ist der unendlich lange Gang auf Erden nicht nutzlos gewesen, denn er hat das Wesen wieder in die Gottnähe geführt. Und es ist Gott desto näher, je inniger es seine Hilfe erbittet. Denn die innige Bitte setzt ein inniges Verhältnis voraus, das rechte Verhältnis des Kindes zum Vater. Es ist nun die Trennung zwischen dem Wesen und Gott überwunden, wenn das Kind hilfeflehend die Hände ausstreckt und den Vater bittet um seine Gnade und Liebe. Alles wird ihm nun leicht erscheinen und nichts unausführbar, denn Gott selbst nimmt sich des Vorhabens an und gibt dem Erdenkind die Kraft, es zu bewältigen. Darum sollt ihr nichts beginnen, ohne den Segen Gottes zu erbitten, auf dass eure Mühe nicht vergeblich sei. Es ist etwas Kostbares, in der göttlichen Gnadensonne stehen zu dürfen, denn es wird euch dann das Leben überaus leicht erscheinen, da Gott stets und ständig bei euch ist und euch führt sich selbst entgegen. Bittet unentwegt um seine Gnade und beweiset ihm dadurch euer Verlangen nach ihm. Und ihr werdet sorglos euren Lebensweg gehen können, denn Gott selbst führt euch und er hilft euch überwinden. Amen.